Jetzt hörst du die erste Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 1 und 2. Hallo Moni, hier ist Julia. Die Tanzlehrerin ist krank. Wir haben also heute Nachmittag kein Tanzen. Die Stunde machen wir dann nächste Woche. Ruf Lili an und sag es ihr bitte auch. Danke. Mach's gut und tschüss. Du hörst die erste Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 1 und 2. Hallo Moni, hier ist Julia. Die Tanzlehrerin ist krank. Wir haben also heute Nachmittag kein Tanzen. Die Stunde machen wir dann nächste Woche. Ruf Lili an und sag es ihr bitte auch. Danke. Mach's gut und tschüss.